Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Willkommen zum Hörspiel, zur Ursendung von Jailhouse Blues von Jörg Graser. Nein, es ist nicht Elvis, der den Ton angibt, sondern Gefängniswärter Brody. Er möchte Alec Motils letzte Stunde so angenehm wie möglich gestalten. Denn auf den netten Alec wartet der elektrische Stuhl. Angeblich soll der gebürtige Tscheche einen Mord begangen haben. Alec wirkt aber eher so, als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun. Wie sich bald herausstellen wird, steckt hinter Gefängniswärter Brodys Sympathie und Anteilnahme auch ein ganz eigennütziges Interesse. Er giert nach der leckeren Henkersmahlzeit, die er sich allzu gern selbst einverleiben möchte. Aber nicht nur der Ire Brody setzt seine Überredungskunst ein, bald herrscht in der Todeszelle Hochbetrieb. Der Pfarrer, Alecs Anwältin und sogar der Sheriff von Desert Stone, Texas, statten Alec Motil einen letzten Besuch ab. Jailhouse Blues. Eine turbulente Komödie, die mit überzeichneten Klischees spielt und in der die Figuren mal wortwitzig und mal bös sarkastisch werden können. Jörg Graser hat das noch unveröffentlichte Bühnenstück für das Radio bearbeitet. Es ist somit seine jüngste Theaterarbeit. Graser, 1951 in Heidelberg geboren, lebt im Bayerischen Wald und in München. Er arbeitet seit Beginn der 80er Jahre als Dramatiker, Drehbuchautor, Film- und Fernsehregisseur. Zudem lehrt er in München an der Hochschule für Film und Fernsehen. Seine Theaterstücke, Witwenverbrennung, Der Irrenwärter, Die bucklige Angelika, Rabental, um nur einige zu nennen, wurden von großen Bühnen gespielt. In den zumeist grotesken Tragödien, in denen tabuisierte Themen verhandelt werden, spürt man die subversive Freude des Autors an der Überschreitung. Aber Jörg Graser hat sich nicht nur als Dramatiker einen Namen gemacht. Mit hoher Professionalität schreibt und dreht er Dokumentar- und Spielfilme. Unter anderem »Der Mond ist nur an der Karte Kugel«, Bundesfilmpreis 1981, »Der Rausschmeißer«, Adolf-Grimme-Preis 1990, im selben Jahr für »Abrahams Gold«, Publikumspreis der Filmfestspiele in Cannes. Derzeit arbeitet er an einem Dokumentarfilmprojekt über Prostitution und Bandenkriminalität. Jörg Graser, ein guter Zuhörer, ein stiller und nachdenklicher Mensch, der Sie mit seinem Humor überraschen wird. Gute Unterhaltung. Jailhouse Blues. Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Jörg Graser. Mr. Motil. Ja. 8 Eier mit Speck, 3 kräftige T-Bone Steaks, 3 Pfund Bratkartoffeln und eine Flasche Ketchup. Ja. Dazu Cherry Coke, 5 Dosen, alles wie Sie es bestellt haben. Ja. Ein Duft ist das. Wenn Sie sich nicht dran halten, werde ich Ihnen alles wegessen. Ja, ich habe keinen Appetit. Es ist noch über eine Stunde. Sie haben schon nichts gefrühstückt. Wollen Sie unserem Herrgott mit hungrigem Magen gegenübertreten? Wenn es einen Herrgott gäbe, wäre ich nicht hier. Sagen Sie das nicht, Mr. Motil. Wir können nicht wissen, was Gott mit uns vorhat. Am Ende meint er es besonders gut mit Ihnen und will Sie erlösen von all der Mühsal und Qual, die dieses Erdenleben nun mal mit sich bringt. Genauso wie Sie Ihr armes, geplagtes Opfer schließlich erlöst und geradewegs in den Himmel befördert haben. Ich habe noch nie jemanden von seinem Dasein erlöst. So wird eine gute Tat mit einer anderen guten Tat vergolten. Und wir können uns zurücklehnen in Zufriedenheit und sagen, Gott ist gerecht. Ich habe auch noch nie jemanden in den Himmel befördert. Es hat in dieser Zelle schon viele gegeben, die behauptet haben, sie hätten nichts verbrochen. Und so mancher hat dann doch noch gestanden. In letzter Sekunde. Ich bestimmt nicht. Warten wir es ab. Ihr Essen wird kalt. Die schönen T-Bone Steaks. Ja, bitte, bedienen Sie sich. Aber nur, wenn Sie wirklich nicht wollen. Zum Wegschmeißen ist das jedenfalls zu schade. Das wäre eine glatte Sünde. Es ist wohl nicht das erste Mal, dass Sie sich an einer Henkersmahlzeit bedienen, hä? Wenn ich Ihnen das alles aufzählen würde, was ich hier schon aufgetischt bekommen habe, da würden Sie aus dem Storn nicht mehr rauskommen. Manche bestellen sogar Hummer und solche Sachen. Und dann kriegen sie keinen Bissen mehr runter. Benjamin Brick zum Beispiel. Ein Eisverkäufer aus Dodgetown. Hat seine beiden Schwestern zersägt und bestellt sich eine Peking-Ente. Er hat sie nicht mal eines Blickes gewürdigt. Ich weiß ja nicht, ob die aufgeblasen haben, aber... Aber das war ein solches Riesentier, das habe ich bis zur Hinrichtung gerade mal zur Hälfte bewältigt. Ich habe mir den Rest aber in zwei Tüten packen lassen. Für meinen Hund. Und für meine Frau. Aha, wer hat die größere Portion gekriegt? Die waren gleich groß. Ich will ja nicht, dass sich die beiden streiten. Sie sind ein Mann von außerordentlichen Geistesgaben. Das ist richtig. Der alte Sam Brody weiß, wie man das Leben meistert. Wir hatten mal eine Doppelhinrichtung. Zwei Brüder, beide Raubmörder. Hat es zumindest geheißen. Die haben das ja bestritten. Egal. Jedenfalls habe ich es hingekriegt, dass sie an zwei verschiedenen Tagen auf den elektrischen Stuhl gekommen sind. Unglaublich. Ich habe nach der ersten Hinrichtung einen Kurzschluss produziert. Es hat einen Rehbraten gegeben mit einer sagenhaften Soße. Und den Rest von dieser Soße habe ich schweren Herzens in die Lüftungsklappe der Klimaanlage geschüttet. Haben Sie das gewusst? Dass die Todeskammer eine Klimaanlage hat? Nein. Ich schon. Und kaum war die Soße in der Lüftungsklappe. Zack. Da war alles finster. Bis das Zeug trocken war, hatten die zweite Hinrichtung bereits verschoben. Auf diese Weise habe ich mich am nächsten Tag mit frischem Appetit wieder ans Werk machen können. Der zweite Bruder hatte nämlich eine französische Pastete bestellt. Von der träume ich heute noch. Das ist genial. Und ist für Ihre Frau auch wieder was abgefallen? Die braucht sowieso nicht viel. Die macht Aerobic und wiegt nur 50 Kilo, wenn's hochkommt. Oh je. Mir macht das nichts aus. Ich hab nichts gegen meine Frau. Es gibt Kollegen, die nehmen sich eine Jüngere. Irgendwann. Aber das kostet eine Menge Geld. Ich brauche alle 8 Jahre ein neues Auto und einen neuen Fernseher. Und ich habe einen großen Hund. Dafür nehme ich dann in Kauf, dass ich bei der Frau spare. Ich sehe doch, wie es ist. Mit einer neuen Frau gibt es erst ein großes Juchhe und dann kommt die Ernüchterung. Früher oder später ist der Ofen wieder aus und der Geldbeutel ist leer. Und das Fell juckt Ihnen gar nicht mehr? Sie sind doch noch nicht im Rentenalter. Ab und an leiste ich mir ein Pornoheft. Sie brauchen sich aber keine solche Mühe geben. Glauben Sie, ich merke das nicht, wie Sie mich aushorchen? Sie wollen wissen, auf was ich anspringe. Aber da sind Sie beileibe nicht der Erste. Da wird so ziemlich jeder spendabel, wenn es ihm an den Kragen geht. Ich kann Ihnen keine sonstigen Reichtümer anbieten. Ich selber habe immer nur kleine Autos besessen, aber ich verfüge über Spezialkenntnisse. Mit denen können Sie all das in die Tat umsetzen, was Sie in diesen Pornoheften sehen. Sie können von Frau zu Frau eilen, ohne Geld auf den Tisch des Hauses legen zu müssen. Wie soll das gehen? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie eine Frau in der U-Bahn ansprechen, wie machen Sie das? Das geht schief. In der U-Bahn lässt sich keine Frau ansprechen. Eben. Sie müssen dafür sorgen, dass Sie von ihr angesprochen werden. Wie wollen Sie denn das bewerkstelligen? Mit Hilfe einer Säge. Sie transportieren einfach eine große Säge. Hä? Die Frau sagt, kommen Sie mir bloß nicht zu nahe mit diesem Ding. Und schon ergeben sich umfangreiche Gespräche, unter Garantie. Sie müssen natürlich höflich antworten und sich vielmals entschuldigen und Sie dürfen auf keinen Fall aufdringlich sein und ihr das Kleid zerreißen. Mit guten Manieren hat man immer einen Stein im Brett. Ich bin noch nie ohne Frau aus der U-Bahn gekommen, wenn ich mit einer Säge eingestiegen bin. Unfassbar. Und das ist nur einer von meinen unzähligen Tricks, mit denen ich diese Dinge regle. Allmählich werde ich neugierig. Wir müssten natürlich eine umfangreiche Schulung vornehmen. Aber in spätestens einem Monat habe ich einen Don Juan aus Ihnen gemacht. Gegen den bleibt von unserem ehemaligen Präsidenten nur noch ein winziger Zigarrenstummel übrig. 2 Zentimeter, allerhöchstens. Na, schmeckt's, Mr. Brody? Danke, Hochwürden. Ausgezeichnet. Was haben Sie denn heute Schönes bekommen, Mr. Brody? T-Bone Steaks. Ausgezeichnet. Wie geht es Ihnen, Mr. Motil? Nicht sehr gut. Sind Sie bereit für die letzte Ölung? Ich muss gestehen, dass ich gar kein Christ bin. Haben Sie eine andere Religion? Nein. Ich habe eine Weile mit den Mormonen geliebäugelt, wegen der Vielweiberei, aber im Großen und Ganzen war mir das zu streng. Die haben mich außerdem nicht genommen. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, Sie hatten Angst um Ihre Frauen. Wir nehmen jeden. Wir können eine Schnelltaufe machen, eine Nottaufe. Ich erkläre Ihnen die Grundzüge in einer Kurzfassung, okay? Bitte. Also, es gibt einen Gott. Die Asiaten haben einen Haufen Götter. Wir haben einen, der ist dafür allmächtig, okay? Okay. Er hat einen Sohn, Jesus. Der ist im Jahre 0 geboren. Ganz genau im Jahre 0, keine Stunde vorher, keine Stunde nachher. Okay? Okay. Dieser Jesus war tot und er ist wieder auferstanden. Das ist der Punkt. Er hat bewiesen, dass es funktioniert. Er hat es vorher schon mal bewiesen an einem anderen Toten, Lazarus. Und auch da hat es funktioniert. Okay? Okay. Jeder kann es. Jesus hat es vorgemacht. Das ist grandios. Richtig. Der andere Punkt sind die 10 Gebote. Gott hat Regeln aufgestellt, jeder sollte sich an diese Regeln halten. Um das zu unterstreichen, hat er sie Moses aus einem brennenden Dornbusch heraus überreicht, um klarzumachen, dass es ihm ernst ist damit. Ich habe das anders gehört. Wie haben Sie es gehört, Mr. Brody? Ich habe gehört, dass er ursprünglich nur ein Gebot hatte und damit zu den Ägyptern gegangen ist. Die wollten es aber nicht. Geh weg, haben sie gesagt. Wir brauchen kein Gebot. Wir kommen ohne sowas gut aus. Daraufhin hat das Moses angeboten. Und Moses hat gefragt, was kostet das? Gott hat geantwortet, gar nichts. Ist umsonst. Daraufhin hat Moses gesagt, na, dann nehme ich 10. Das ist anarchistische Propaganda. Es waren von Anfang an 10. Sicher? Absolut. Was ich Ihnen also anbieten kann, Mr. Motel, ist, wie gesagt, eine Schnelltaufe. Dann sind Sie Christ und können beichten. Wir halten uns dabei an die 10 Gebote. Anschließend bekommen Sie von mir die Absolution. Damit sind Sie von Ihren Sünden reingewaschen und der Weg zur Auferstehung steht Ihnen offen. Das ist genial. Es gibt nichts, was dem Christentum das Wasser reichen kann. Es kommt direkt von Gott und ist durch seinen Sohn verkündet worden. Da wird der Herr Abdullah aber anderer Meinung sein. Ich weiß gar nicht, was Sie sich hier immer einzumischen haben, Mr. Brody. Den Herrn Abdullah will ich ihm nun wirklich nicht zumuten. Das ist ein Musulmane, der Herr, von dem wir hier reden. Ah ja. Aber der Islam ist extrem streng, das sage ich Ihnen gleich. Es ist alles ziemlich ähnlich, die haben auch einen Gott, der allmächtig ist. Nur sind die Vorschriften um einiges härter. Araber sind heißblütiger und zorniger, deshalb ist alles strenger. Also, das würde ich Ihnen wahrlich nicht empfehlen, den Herrn Abdullah. Ich für meinen Teil finde den Herrn Tadabati sehr sympathisch. So, finden Sie das, Mr. Brody? Doch, das ist ein ausgesprochen höflicher Mann. Wer ist der Herr Tadabati? Der Herr Tadabati macht die Buddhisten. Aber für den Buddhismus ist es jetzt eigentlich schon zu spät bei Ihnen. Die haben statt der Auferstehung die Erleuchtung. Wenn Sie erstmal erleuchtet sind, ist Ihnen alles egal. Leben, Tod, das ist Ihnen dann alles eins. Ich kenne mich da in groben Zügen aus, weil wir uns in der Kantine oft über berufliche Dinge unterhalten. Aber für die Erleuchtung müssten Sie erstmal meditieren, wer weiß wie lange. Das ist also schon rein von der Zeit her bei Ihnen gar nicht mehr drin. Was ist mit dem Hinduismus? Gibt's den hier im Gefängnis auch? Die Hindus bekehren nicht. Außerdem nehmen Sie beim Hinduismus die Sünden ins nächste Leben mit. Das würde ich gerade Ihnen nicht raten. Okay. Der Islam ist, wie gesagt, zu streng. Summa summarum ist für Sie das Christentum das einzig Wahre. Ich bin überhaupt nicht streng. Ich sage, Jesus hat dem Mörder verziehen, also verzeihe ich ihm auch. Taufe, Beichte, Absolution, Auferstehung und das ewige Leben. Das wäre die Reihenfolge. Wie lange haben Sie noch? Eine knappe Stunde. Dann können wir das gerade noch schaffen. Jesus ist im Jahre Null geboren, sagen Sie. Das ist ja nun schon über 2000 Jahre her. Wie oft hat es denn seitdem mit der Auferstehung noch funktioniert? Ich habe da nie was gelesen. Das ist alles eine Frage des Glaubens. Wir sprechen hier über die Ewigkeit. Angesichts der Ewigkeit sind 2000 Jahre gar nichts. Wir schreiten jetzt zur Taufe. Sie müssen näher kommen. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen in der Gemeinde Christi. Danke. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu beichten. Und Sie, Mr. Brody, möchte ich doch herzlich bitten, sich rauszuhalten. So, bitte, Mr. Motil. Mir fällt eigentlich nichts ein. Ich wüsste nichts, wofür ich um Vergebung bitten sollte. Sie haben immerhin einen Mord begangen. Keineswegs. Sie halten sich für unschuldig. Durch und durch. Aber es muss doch irgendwas geben, was Ihnen leid tut. Niemand ist perfekt. Die Sache mit Sandy tut mir leid. Eine Weibergeschichte? Ja. Es war eine wunderbare Nacht. Ich habe gedacht, das ist sie jetzt, die ewige Liebe. Aber leider war es nach dem Frühstück schon vorbei. Also ein One-Night-Stand. Wo ist das Problem? Dass ich sie nie wieder gesehen habe. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Frauen sind hart im Nehmen. Es gibt zwei Sorten davon. Die einen nehmen einen Hunderter und gehen wieder. Die anderen bleiben und nehmen alles. Ich hätte ihr ja alles gegeben. Ich habe sowieso nichts gehabt. Ich war praktisch pleite. Dann wundert mich das nicht, dass sie sich gleich wieder aus dem Staub gemacht hat. Ich habe ihr selbstverständlich nichts von meinen finanziellen Engpässen erzählt. Ja, Frauen riechen sowas. Wie alt ist sie? So um die 30, schätze ich. Also schon vom Schicksal gestreift. Ist sie hübsch? Stellen Sie sich eine finstere Nacht vor. Ein Haus ohne Strom. Sie kommt herein und das Licht geht an. Eine Sexbombe also. Solche Frauen verkaufen ihren Arsch nicht unter einem Jahresgehalt von $200,000. Mr. Brody, ich bin ein durch und durch geduldiger Mensch. Ja, ich auch. Dann bitte ich Sie jetzt, die Geduld aufzubringen und sich nicht mehr einzumischen, bis wir hier fertig sind. Ihre bloße Anwesenheit widerspricht eigentlich schon dem Geist der Beichte. Meine Anwesenheit ist Vorschrift. Ich weiß. Also, Mr. Motil, Sie haben sich in diese Sandy verknallt. Es ist furchtbar, wie ein Blitz, der nicht aufhört einzuschlagen. Machen Sie sich darüber keine Gedanken, das geht vorbei. In Ihrem Fall sogar noch heute Nachmittag. Das erspart Ihnen eine Menge Ärger. Es ist immer das Gleiche. 3 Monate lang tobt der Blitz, 3 Jahre lang brennt eine Glühbirne und dann folgen 30 Jahre Finsternis. Das sind Worte, wie ich sie von einem Geistlichen ganz und gar nicht erwartet hätte. Wir sind gehalten, gegenüber Todeskandidaten herauszustreichen, dass die Erde ein Jammertal ist. Bei Hochzeiten legen wir den Schwerpunkt natürlich anders. Ich verstehe. Vergessen Sie also diese Dame und wenden Sie sich dem Jenseits zu. Ich glaube kaum, dass diese Angelegenheit im Jenseits ein Ende findet. Wenn irgendetwas an mir unsterblich ist, dann ist es die Sehnsucht nach dem Klang ihrer verrosteten Stimme. Ist sie starke Raucherin? Das auch, sie ist Protestsängerin. Ich würde alles darum geben, noch einmal ihr unverschämtes Lächeln zu sehen. Ich hätte dieses Biest auch gefunden, wenn ich nicht verhaftet worden wäre. Aber ich hatte weder Geld noch Benzin und schon gar kein Auto. Deshalb habe ich eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Aber die Polizeibeamten in Desert Stone sind unglaublich faul. Statt sich auf die Suche zu machen, haben sie sich stundenlang mit mir unterhalten. Und dabei haben sie dauernd gegrinst und Witze gerissen und schließlich haben sie mich eingesperrt. Eine ganze Woche lang haben sie mich jeden Nachmittag in ihr Büro geholt. Mir haben anschließend immer die Augen gebrannt von dem vielen Rauch. Ich schätze mal, dass keiner von denen an so einem Nachmittag weniger als 17 Dosen Bier verbraucht hat. Wenn sie sich so aufregen, sterben sie uns noch vor der Hinrichtung. Nach dieser Woche ist dann ein Mann mit einem Schlips in meine Zelle gekommen. Dieser Schlips ist mir unvergesslich, weil Singvögel darauf abgebildet waren und weil dieser Mann mir mitgeteilt hat, dass gegen mich eine Mordanklage erhoben wird. Mir ist das alles unfassbar und ich habe beteuert, dass ich mir keiner Schuld bewusst bin. Aber das hat ihn gar nicht interessiert. Das hatte mich beinahe um den Verstand gebracht. Sind Sie auf das hin mal untersucht worden? Auf was hin? Auf Ihren Verstand. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, deren Intelligenzquotient schwankt. Woran das liegt, ist nicht erwiesen, wahrscheinlich aber an mir. Das Waisenhaus musste sich entscheiden, ob sie mich auf die Sonderschule schicken oder gleich auf die Universität. Die haben sich für die Sonderschule entschieden, vor allem wegen der Kosten. Dadurch bin ich in Fragen höherer Bildung ein Einzelgänger. Machen Sie sich nichts draus. Ein Philosoph aus dem alten Europa hat einmal gesagt, um Gott zu finden, muss man den Verstand verlieren. Wie ist das gemeint? Es bedeutet, dass Sie auf dem Weg zu Gott eine Art Pole Position innehaben, mit einem verdammt großen Vorsprung sogar. Meinen Sie jetzt wegen der Hinrichtung? Das natürlich auch. Ich will das aber nicht, Gott hin oder her, ich habe nichts Schwerwiegendes angestellt. Man hat mir eine Pflichtverteidigerin zugewiesen, die sollte das vor Gericht klarstellen, aber diese Frau war faul und hat ständig nach Whisky gestunken. Sie hat mich immer Schätzchen genannt, als ob sie mich besonders gern hätte, aber dann beim Prozess hat sie die meiste Zeit ihren Rausch ausgeschlafen, im Gerichtssaal. Sie dürfen das nicht persönlich nehmen, ich kenne das. Der Richter kann es sich nicht leisten, allzu viele Prozesse in den Sand zu setzen. Das würde den Staat eine Menge Geld kosten. Deswegen werden als Pflichtverteidiger Alkoholiker bevorzugt. Das hat schon seine Richtigkeit. Das ist nicht speziell gegen Sie gerichtet. Das scheint Sie nicht sonderlich aus der Fassung zu bringen, wenn ein Unschuldiger verurteilt wird. Also, mich bringt es aus der Fassung, wenn die Dallas Cowboys gewinnen, weil das kommt verdammt selten vor. Sie glauben mir nicht. Spielt denn das eine Rolle? Ich meine, auch wenn wir Ihnen glauben, können wir doch nichts ändern. Das Gericht hat entschieden. Verplempern Sie Ihre Zeit also nicht mit sinnlosen Beteuerungen. Beichten Sie lieber, was Ihnen auf der Seele liegt. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Das gibt's nicht. Womit haben Sie denn Ihr Geld verdient? Mein ursprüngliches Berufsziel war Lufthandelskaufmann, aber es hat in Kentucky kein Ausbildungszentrum dafür gegeben. Jedenfalls habe ich keins gesehen. Meine Absicht war immer, mein Geld durch redliche Arbeit zu verdienen. Redliche Arbeit ist der Königsweg zum Reichtum. Allerdings braucht man dafür das Startkapital, um Leute anzuheuern, die diese Arbeit dann machen. Mit anderen Worten, Sie sind arbeitsscheu. Ich bin von Natur aus der geborene Boss. Das Einzige, was mir immer gefehlt hat, war das Startkapital. Und ich habe verschiedene Anstrengungen unternommen, um es mir zu verschaffen. Zuletzt bin ich nach Prag geflogen. Als Amerikaner wird man in Prag ja automatisch als Dollarmillionär betrachtet, besonders wenn man kein Tschechisch spricht. Das erleichtert die Hotelsuche ungemein. Ich kann mir noch kein rechtes Bild von Ihren beruflichen Aktivitäten machen. Haben Sie die Hotels nur um die Rechnung geprellt oder haben Sie dort auch geklaut? Ich habe mich als Heiratskandidat betätigt. Also Sie meinen als Heiratsschwindler? Zumindest ist es nie zur Hochzeit gekommen. Immer wenn ich eine kennengelernt habe, von der ich gedacht habe, bei der mache ich mein Glück, die nehme ich aus wie eine Weihnachtsgans, hat sich über kurz oder lang herausgestellt, dass sie ein Engel ist. Ein Heiratsschwindler mit Gewissensbissen? Die Frauen waren arm. Ach so. Sie waren selber Heiratsschwindlerinnen. Seien Sie froh, dass Sie diese Geschäftsidee bei den Tschechen ausprobiert haben. Amerikanische Frauen sind schlimmer als Heiratsschwindlerinnen. Die heiraten wirklich. Dass mich nach all meinen Misserfolgen als Heiratsschwindler schließlich selbst die Liebe ereilt hat, ist schon schlimm genug. Dass ich die Dame nach der ersten Nacht verkrümelt hat, habe ich bis heute nicht verkraftet. Dass ich aber nun im Gefängnis sitze und hingerichtet werden soll. Ja, ja. Das überlebe ich nicht. Der Mann hat recht. Das ist ein armer Teufel, dem es an den Kragen geht, nicht mehr und nicht weniger. Schieben Sie mal eine Platte zwischen die Zähne und der Fall hat sich. Ihre Ratschläge in Ehren, Mr. Brody, aber auch ich habe meine Anweisungen. Und ohne Reue gibt es keine Absolution. Howdy, Gentlemen. Sie an die Bethlehem Rally. Wie weit sind Sie denn schon aufwürden? Auf der Zielgeraden, Mrs. Hampton. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie sind wieder mal auf einer Entziehungskur. Lassen Sie das Denken lieber bleiben, hochwürden. Sonst kriegen Sie noch Schwierigkeiten mit Ihrem Boss. Wenn das Ihre Anwältin ist, Mr. Motel, dann wundert mich nichts mehr. Diese Dame kriegt jede Weihnachten vom Sargtischler einen Fresskorb und vom Bestattungsunternehmen eine Kiste Whisky. Sie sind ein Gegner der Frauenemanzipation, Hochwürden. Geben Sie es zu. Ich finde es nur traurig, wenn Frauen ausgerechnet die schlechten Eigenschaften der Männer übernehmen. Die gute lässt sich auch gar nicht übertragen. Man kann sie zwar abschneiden, aber nirgends mehr dran nähen, so viel ich weiß. Oh, Mrs. Hampton, Ihnen länger zuzuhören ist allein schon ein Grund zur Beichte. Mr. Motel, Sie kommen klar. Ich schaue da nochmals rein zur letzten Ölung. Jetzt lassen wir erstmal die Taufe ein bisschen wirken. Wie geht es Ihnen, Mr. Mortil? Seien Sie froh, dass Sie in dieser kühlen Zelle sind. Es ist unerträglich heiß draußen, nicht zum Aushalten. Ich werde nicht mehr lange in dieser Zelle sein. Ah, natürlich nicht. Entschuldigen Sie. Haben Sie gut geschlafen? Oh ja, danke. Und Sie? Schlecht. Ich hoffe, Sie werfen mir das nicht mehr vor, dass ich bei Ihrem Prozess nicht in Topform war. Ich bin keine Maschine, Mr. Mortil. Ich habe gute Tage und schlechte Tage. Niemand kann immer in Topform sein. Ich habe ja gar nichts gesagt. Aber Ihre Frage, ob ich gut geschlafen habe, die zielt doch darauf ab. Glauben Sie, ich würde mich als Pflichtverteidigerin mit aussichtslosen Fällen herumplagen, wenn ich immer in Topform wäre? Die Honorare für Pflichtverteidiger sind so lausig, dass ich mir nicht mehr eine Sekretärin leisten kann, geschweige denn eine Kaffeemaschine. Gehen Sie gern zum Pferderennen? Nein. Ich schon. Wenn es mir gelingt, meine Gläubiger abzuschütteln und ein paar Dollar vor der Taschenpfändung zu retten, gehe ich zum Pferderennen. Aber Sie können sicher sein, das Pferd, auf das ich setze, verliert. Ist das meine Schuld? Kann ich da was dafür? Wenn ich das Geld für eine ordentliche Brille hätte, könnte ich diese Tiere auch besser unterscheiden. Aber das Honorar, das ich für Ihren Fall kriege, geht schon wieder drauf für Autoreparaturen. Auch der Straßenverkehr wäre für mich einfacher zu bewältigen mit einer ordentlichen Brille. Die U-Bahn ist ja nun wirklich keine Alternative, weil dort wird man pausenlos überfallen und vergewaltigt. Abgesehen davon, dass es in Desert Stone gar keine U-Bahn gibt, das ist alles ein Teufelskreis. Aber ich will Ihnen hier nichts vorjammern. Sie sind selber in keiner sehr günstigen Lage. Ich habe eine gute Nachricht für Sie und eine schlechte. Welche wollen Sie zuerst hören? Die gute. Ich glaube, wir können jetzt Ihre Unschuld beweisen. Es sind neue Ermittlungsakten zu Ihrem Fall aufgetaucht. Ein Müllarbeiter hat Sie gefunden in Rockdale auf der Müllkippe. Ich habe nur einen Teil davon lesen können in der kurzen Zeit, aber so viel ist klar, es sind lauter widersprüchliche Zeugenaussagen. Wieso widersprüchlich? Es gibt einen Zeugen, der hat gesagt, dass Sie ihm 200 Dollar schulden und seine Perücke gestohlen hätten. Dann wieder behauptet er, Sie schulden ihm 1000 Dollar und haben seinen Pelzmantel geraubt. Was soll ich denn mit einem Pelzmantel und einer Perücke? Schwer zu sagen. Eine Kellnerin aus Desert Stone hat behauptet, sie hätten hier in der Putzkammer eines Hotels gestanden, dass sie Marilyn Monroe auf dem Gewissen haben. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich glaube auch, dass diese Frau lügt. Je mehr Zeitungsberichte über ihren Fall erschienen sind, umso wilder werden die Aussagen. Zwei Zeugen behaupten, dass sie dem Mordopfer begegnet sind, noch Wochen nach der Tat. Einer will mit der Dame Eis gegessen haben, der andere sagt, er habe sie auf einem Billardtisch klargemacht. Auf einem Billardtisch, so ein Schwein. Da war sie schon lange tot. Eher umso schlimmer, schrecken die Menschen denn vor nichts mehr zurück in dieser Welt. Es sieht so aus. Der Distriktrichter hat sich offenbar ein Potpourri zusammengestellt. Er hat sich die Zeugen rausgefischt, mit denen er eine saubere Indizienkette stricken konnte. Und den Rest hat er weggeschmissen. Ich bin sicher, alle Geschworenen dieser Welt würden Sie jetzt für unschuldig erklären, nachdem dieser Aktenberg wieder aufgetaucht ist. Aber es ist zu spät. Das ist die schlechte Nachricht. Alle Fristen sind schon lange abgelaufen. Ein neuer Prozess ist nicht mehr möglich. Und ein Aufschub. Was glauben Sie, was ich in den letzten Tagen gemacht habe? Ich habe den Distriktrichter angerufen, das Ministerium, die Regierung, alles umsonst. Dafür bekomme ich ständig neue Akten zugeschickt und eine steckt mehr als die andere. Ich verstehe das nicht. Eines kann ich Ihnen hoch und heilig versprechen. Ich lasse das nicht auf sich beruhen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Die ganze Welt soll wissen, dass hier ein Unschuldiger qualvoll hingerichtet worden ist. Qualvoll. Ja, manchmal funktioniert es nicht auf Anhieb. Der elektrische Stuhl hat so seine Tücken. Ja. Aber machen Sie sich jetzt bitte darüber keine Gedanken. Worum es geht, ist, dass wir die schreiende Ungerechtigkeit, die man Ihnen zugefügt hat, anprangern. Ich habe bereits an die verschiedensten Zeitungen Faxe geschickt, einschließlich der Washington Post und der New York Times. Es wird eine Menge Trubel geben. wenn Sie mir das hier bitte unterschreiben würden. Was ist das? Ich brauche Ihr Einverständnis, damit ich richtig loslegen kann. Hier steht was von Film- und Fernsehrechten. Natürlich. Der eigentliche Event ist die Verfilmung. Die Zeitungen bringen die Sache dann ins Rollen. Das Fernsehen hängt sich dann automatisch dran. Die blasen den Ballon auf und der Knall, das ist der Film. Peng, Honey, wir werden da ein ganz großes Rad drehen. Und was bedeutet das hier? Merchandising-Rechte? Und das sind Einzelheiten, um die brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Das ist ein Mustervertrag. Merchandising-Rechte sind immer dabei. Also bei Star Wars zum Beispiel waren das diese Masken von Darth Vader und dem anderen, wie hieß der doch gleich, ja, egal. Kinderspielzeug. Richtig, richtig. Ja. Bei Jurassic Park waren das diese Gummitiere, diese Dinosaurier, die es überall in den Kaufhäusern gegeben hat. In Ihrem Fall wird man wahrscheinlich eine kleine Figur auf einem elektrischen Stühlchen machen, die dann auf Knopfdruck zappelt, irgendwas, was weiß ich. Ich bin optimistisch, Honey. Den Prozess haben wir verloren, aber diese Schlacht werden wir gewinnen. Bitte lassen Sie mich allein. Der Fall wird so oder so ausgeschlachtet. Die Presse ist bereits verständigt, das läuft alles bereits an. Aber wenn Sie diesen Vertrag nicht unterschreiben, dann haben wir gar keine Möglichkeit, das zu steuern. Die machen dann, was sie wollen. Ich meine, das machen die sowieso, aber die zahlen dann keinen müden Cent. Hey, Sie haben T-Bone-Steaks gegessen. Ich mag richtige Männer. Bin keine von diesen Emanzen, die ihr Mann eine Schürze vor den Hosenlatz bin. Sie verstehen, was ich meine. Ich würde Ihnen schon helfen, Madam. Sie? Ich finde Emanzen auch eine Plage. So, finden Sie das, Mr. Brody? Er hat die T-Bone Steaks gegessen. Ah, Sie waren das? Sie sollten sich schämen, einem Todgeweihten seine letzte Mahlzeit wegzuessen. Es ist eine Erleichterung für die Putzfrauen. Die Verdauung geht manchmal sehr rasch, wenn einer auf den elektrischen Stuhl geführt wird. Oh, das ist aber sehr unappetitlich, was Sie da sagen. Was auf dem Stuhl passiert, ist noch unappetitlicher. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ich habe nicht die Absicht, mir das anzuschauen. Sie sollten es tun, Madame. Das wird Sie verfolgen bis in Ihre Träume und Sie aufwecken, wenn Sie wieder einmal einschlafen im Gerichtssaal. Waren Sie bei der Verhandlung dabei? Natürlich nicht, ich hatte zu arbeiten. Wenn Sie dabei gewesen wären, wüssten Sie, dass er keine Chance hatte. Es war klar nach dem Auftritt von diesem sogenannten Psychologen, der behauptet hat, sein Geständnis sei glaubwürdiger gewesen als ein Widerruf. Ich habe nie ein Geständnis abgelegt. Darüber gehen die Meinungen auseinander. Immerhin haben Sie das entsprechende Verhörprotokoll unterschrieben. An diesem Tag bin ich geschlagene 7,5 Stunden verhört worden. Das alles durchzulesen hätte nochmals 4 oder 5 Stunden gedauert und hungrig war ich auch. Egal, dieser Psychoklempner hat gesagt, das Geständnis ist echt. Wenn wir das Geld gehabt hätten, um unsererseits einen Gutachter ins Rennen zu schicken, hätte er eine Chance gehabt. Aber ohne die nötigen Dollar sollte man nicht einmal einen Witz darüber reißen. Es ist die Verzweiflung, Honey, warum ich saufe. Als Pflichtverteidiger kriegst du immer die, die keine Chance haben. Der Richter muss sie verurteilen, so oder so, damit er ein paar Erfolge vorweisen kann in seiner Statistik. Nur so kann er die anderen laufen lassen. Es ist ein elendes Spiel, die Karten sind gezinkt. Ich weiß, wie diese Dinge laufen. Seit die Schwarzen lesen können, unterschreiben sie auch nicht mehr jedes Geständnis. Für die Richter wird es immer schwieriger. Sie arbeiten mit härteren Bandagen. Keiner will als Versager dastehen. Wenn Sie nicht so wären, wie Sie sind, Madame, dann würde der Richter Sie nicht als Pflichtverteidiger bestellen. Danke, das haben Sie nett gesagt. Nehmen Sie es nicht persönlich. Letzten Endes versuchen wir doch alle nur, unsere Haut zu retten. Wie fühlen Sie sich eigentlich dabei, Mr. Brody, wenn Sie mit einem Schlüssel in der Tasche herumlaufen für eine Zelle, in der ein Unschuldiger sitzt? Ich fühle mich wie Gott. Ist das Ihr Ernst? Gott ist es egal, ob jemand schuldig ist oder unschuldig. Der bringt alle um die Ecke, die Schwachen zuerst und die Starken zuletzt. Dann haben Sie aber keine gute Meinung von ihm. Oh, sagen Sie das nicht. Ich erlaube mir da kein Urteil, ich sehe nur, wie die Dinge liegen. Die Kirche nennt das, glaube ich, Erlösung. Da ist nicht jeder fein raus, der von diesem verstoßenen Planeten heimkehren darf ins Reich Gottes. Gentlemen. Hallo. Mrs. Hampton, Sie feiern eine Party ohne Whisky? Ja, nicht mehr lange. Hey, das Klirren in Ihrer Tasche richtig deutlich, Sheriff. Sie sind Alec Motil. Jawohl, Sir. Wie ich höre, hatten Sie eine gehörige Portion Pech, Alec. Wissen Sie, was Doc Holliday zu Marshall Earp gesagt hat, nachdem ihn eine Kugel erwischt hatte. Es war nach dieser Schlacht am OK Corral. Sie haben davon gehört? Nein, Sir. Es war das Ende von Doc Holliday. Aber nicht, weil irgendeiner schneller war. Es gab keinen, der schneller war als er. Doc hatte einen Hustenanfall. Egal, es hat ihn erwischt. Und er sagte zu Wyatt Earp, reit weiter, sonst kriegst du in Tombstone keinen Whisky mehr. Und ist Wyatt Earp geritten? Er ist geritten. Das ist Amerika. Es ist das wahre Amerika, das es heute nicht mehr gibt. Heute winselt doch jeder irgendeinem Quacksalber was vor, wenn es ihm an den Kragen geht. Manche lassen sich sogar einfrieren und hoffen, dass ihnen jemand ihre morschen Knochen noch mal zusammenflickt in ferner Zukunft. Aber keiner stirbt mehr wie Doc Holliday. Für mich bitte keinen. Ich trinke Whisky nur zu besonderen Anlässen. Das ist gut. Sie gefallen mir, Alec. Cheerio. Cheerio. Auf Doc Holliday. Auf Doc Holliday. Auf Marshall Earp. Und dass er rechtzeitig in Tombstone war, bevor der Salon zugemacht hat. Das Unglück hat begonnen, seit die Nordstaaten das Ruder übernommen haben. Früher brauchten wir überhaupt keine Regierung. Die Leute haben in jedem Nest ein bisschen Geld zusammengekratzt und den Sheriff davon bezahlt und der hat für Ordnung gesorgt. Und es hat funktioniert. Heute haben wir jede Menge Gerichtssäle, Oberrichter, Unterrichter, Zwischenrichter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte. Und ich sage euch, es sind alles Parasiten. Cheerio! Auf die Sheriffs! Auf die, Dallas Cowboys und ihren letzten Sieg, der nun auch schon wieder ein Jahr zurückliegt. Das Gleiche ist mit den Gefängnissen. Früher hatte ein Sheriff ein paar Zellen hinter seinem Büro und wenn er Platz brauchte, hat er 2, 3 Pferdediebe aufgeknüpft und den Rest laufen lassen. Da wurde kein Tamtam gemacht. Heute gibt es so viele Gesetzbücher, dass man den Gerichtssaal spielen damit zupflastern kann. Und es gibt niemanden, der all diese Bücher gelesen hat. Das geht auch nicht. Denn es kommen immer neue Gesetzbücher dazu. Neue Fälle, neue Gesetze, neue Gefängnisse. Und irgendwann werden wir alle eingesperrt sein. Cheerio. Auf das wahre Amerika, das es nicht mehr gibt. Auf Texas, das schon längst an den Gesetzbüchern erstickt wäre. Ohne seinen Whisky. Oh, leer. Ja. Wenn es nach mir ginge, junger Mann, würden Sie hier nicht mehr sitzen. Ich hätte Sie schon vor Monaten aufgeknüpft oder davongejagt. Alles andere kostet doch nur Geld. Aber mir sind die Hände gebunden. Ich bin der oberste Ordnungshüter dieses Distrikts und kann weniger ausrichten als früher ein Hilfs-Sheriff. Wenn ich heute hergehe und ein Autodieb hänge, dann werde ich von seinen Frauen und Ex-Frauen auf Schadenersatz verklagt. Früher hätte man die gleich mit aufgehängt. Heute streiten sich die Anwälte. Wir müssen auch von irgendwas unseren Whisky bezahlen, Sheriff. Hat Mrs. Hampton Ihnen die Fernsehrechte abgeknöpft? Na ja. Machen Sie sich keine Hoffnungen. Sie zieht diese Nummer mit all den armen Teufeln ab, denen sie auf den elektrischen Stuhl hilft. Aber es ist nie was draus geworden. Diese Fernsehknilche sind nur noch an Live-Übertragungen von den Hinrichtungen interessiert und machen hinter den Kulissen mächtig Druck, dass wir den guten alten Strick wieder auspacken, weil das angeblich die besseren Bilder hergibt. In diesem Fall wird man mir das Manuskript aus der Hand reißen und die Sender werden sich gegenseitig überbieten. Denn hier geht es um einen wahrhaft Unschuldigen. Das haben Sie jedes Mal behauptet. Dieser Mann hat keiner Fliege etwas zu Leide getan, wird in einer Dreiviertelstunde in der Hölle braten. Er hinterlässt unzählige Frauen und Kinder, weil er Katholik ist und nicht die Pillen nimmt. Jetzt reden Sie schon so wirr wie im Gerichtssaal. Ja. Ich habe nichts gegen Frauen, die an der Flasche hängen. Ja. Calamity Jane hat doppelt so viel Whisky runtergespült wie Sie, aber sie hat ihn vertragen. Sie meinen, ich vertrage keinen Whisky? Ich weiß nicht, wie viel Sie vorher schon hatten, aber diese paar Tropfen haben Ihnen den Rest gegeben. Sie meinen, ich vertrage keinen Whisky? Ich denke, wenn Sie sich nicht mit beiden Händen am Geländer festhalten, werden Sie die Treppe in der Halle verdammt schnell hinter sich bringen. Ja. Ich werde jetzt diese gastliche Stätte verlassen und durch die von Ihnen erwähnte Halle schweben. Schweben, euer Ehren. Ich werde mich hinter mein Steuer klemmen und zum Drugstore in der 44. Straße fahren, ohne dass ich mein Auto an irgendeinem Geländer festhalten muss. Und dann werde ich mit 3 Flaschen wiederkommen. Wir werden feststellen, wer von uns beiden keinen Whisky verträgt. Wenn Sie es wieder bis hier aufschaffen, nehme ich Ihre Herausforderung an. Ich bin gleich wieder zurück, Schätzchen. Seien Sie ein Kavalier, Mr. Brody, und helfen Sie ihr die Treppe runter. Aye, aye, Sir. Eine Frau, die freiwillig Whisky holt, sollte man davor bewahren, dass sie sich die Knochen bricht. Aye, aye, Sir. Ich sehe, haben Sie Ihre Henkersmahlzeit schon gehabt, Mr. Motel. Gibt es sonst noch was Sie benötigen? Haben Sie einen letzten Wunsch? Doch, den hätte ich, aber er ist unerfüllbar. Man kann über alles reden. Sandy Hopper, ich würde Sie zu gern noch mal wiedersehen. Wo wohnt diese Dame? Nirgends, sie ist mit einem Wohnwagen unterwegs. Oh, weia. Da müssten wir einen gewaltigen Fahndungsapparat von der Leine lassen. Habe ich ja gesagt, mein Wunsch ist unerfüllbar. Womit verdient die Lady ihr Geld? Sie ist Protestsängerin. Oh, das macht die Sache natürlich einfach. Dann haben die Jungs von der CIA den Wohnwagen sowieso verwanzt. Da kriegen wir sie über die Satellitenortung. Aha. Wenn Sie mir das hier unterschreiben, werde ich sehen, was ich tun kann. Was ist das? Das ist ja ein Geständnis. Es sind 14. Wir haben eine Menge ungeklärter Fälle herumliegen und es sieht nicht danach aus, dass sich da was tut. Das sind alles Morde, bei denen wir keine Spur haben. Aber der hier, der geht ja gar nicht. 4. Februar, da war ich ja noch nicht wieder in Amerika. Dann lassen Sie ihn weg. Wann sind Sie zurück in den Staaten gewesen? Ja, am 22. März bin ich in New York gelandet. Aha, den lassen wir auch weg. Der war Anfang März, aber die 12 hier. Damit wäre mir schon ein gutes Stück geholfen. Ich beginne zu ahnen, warum es in diesem Land so viele Serientäter gibt. Machen Sie sich über diese Dinge keine Gedanken. Für Sie macht es doch keinen Unterschied mehr. Aber vielleicht kriegen Sie ja dieses Weibsstück nochmals zu Gesicht. Also wenn Sie das schaffen, dass Sie Sandy Hopper hierher bringen, dann gestehe ich Ihnen so viele Morde, wie Sie wollen. I wanna make love only on the highway. You can say it's dangerous, you can say it's mad, but love in a bedroom makes me so sad. Whatever you would tell me, I know I would die. Making love on the highway, and I know I will fly. And I know I will fly. Miss Hopper, halten Sie sofort an. Hier spricht das FBI. Miss Hopper, halten Sie sofort an. Die FBI hat diese Sandy Hopper erwischt. Sie bringen sie her. Sobald sie da ist, werde ich unterschreiben. Ich darf mir das aber noch mal durchlesen. Bitte? Mrs. Hampton hat die Protokolle. Sie wollte sie aus rechtsanwaltlicher Sicht überprüfen, aber sie ist leider draufgekippt. Mrs. Hampton? Kannst ihn von mir aus reinstecken, Honey. Aber lass mich weiter schlafen. Ich bin hundemüde. Was hat sie da eben gesagt? Mrs. Hampton? Was ist los? Oh. Haben Sie alles gelesen? Ihr Mandant hat eine Menge auf dem Kerbholz. Wie? Das sieht übel aus. Ich erhebe Einspruch. Wir sind hier nicht im Gerichtssaal, Mrs. Hampton. Wachen Sie auf! Moment, ich bin noch nicht durch. Wie viele Delikte sind das denn? 12. Da haben wir keine Chance. Mr. Morty, da haben wir keine Chance. Ich dachte, wir haben sowieso keine mehr. Ich meine mit unserer Story, die Hinrichtung eines Unschuldigen, die Grausamkeit der Justiz, der tapfere Kampf der unbeugsamen Pflichtverteidigerin, die sich bis zuletzt und darüber hinaus für ihren Mandanten aufopfert, bei Tag und bei Nacht, bei Sonne und bei Regen, bis sie mit ihrer Kraft am Ende ist, aber trotzdem weiterkämpft, um die Wahrheit, um die Ehre, um die Gerechtigkeit. Das geht dann alles nicht mehr. Sie wären damit sowieso nicht in Hollywood gelandet. Die Truppe dort will immer ein Happy End. Deswegen ist die Hauptfigur ja die Pflichtverteidigerin. Sie überlebt das Ganze. Am Schluss schafft sie sogar, dass der fette, korrupte Richter durch einen gut aussehenden, aufrechten Mann ersetzt wird, den sie am Ende heiratet. Schminken Sie sich das ab. Dieser harmlos aussehende Bursche hat 12 unschuldige Menschen auf dem Gewissen, die er teilweise auf bestialische Weise zugerichtet hat. Ja, so schnell gebe ich das nicht auf. Walt Disney hat auch nicht aufgegeben und er hat Mickey Mouse groß gemacht. Auf Amerika und seine unbeugsamen Pflichtverteidiger. Ja, auf die Erde, die Venus und den Mars und all die anderen prächtigen Sterne auf unserer Fahne. Auf den Hut von Uncle Sam. Meine Unterwäsche. Was hat der Hut von Onkel Sam mit ihrer Unterwäsche zu tun, Mrs. Moment. Hampton? Moment. Ja, mein Büstenhalter. Oh, Stars and Stripes. Das ist noch ein Überbleibsel von meinem zweiten Mann. Der ist mal im Wahlkampf mit einem Onkel Sam-Hut herumgelaufen. Hinterher wussten wir nicht, wohin mit dem Riesending. Da habe ich mir dann diese 2 Hütchen draus gemacht. Lassen Sie Ihre Bluse ruhig noch ein bisschen offen. Ich bin ein ausgeprägter Patriot. Oder lieber nicht. Die Patrioten wollen immer John Wayne spielen und hinter der Fahne herhalten. Dafür ist es zu früh. Sie sind eine bemerkenswerte Frau, Mrs. Hampton. Wie lange sind Sie schon verheiratet, Sheriff? Ziemlich lange. Und? Immer mit der gleichen? Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann ist das so. Also ein Geizhals. Als Sheriff muss man gewisse Rücksicht nehmen. Auf das rücksichtsvolle Geschlecht. Auf den Hut von Uncle Sam und seinem prächtigen Inhalt. Auf die Stars and Stripes und die Kavallerie. Sagen Sie, wollen Sie sich tatsächlich auf ein Kampftrinken mit mir einlassen? Nur wenn Sie kneifen, dann trinke ich alles alleine. Was bekommt der Sieger? Ich würde sagen, eine Kiste Whisky, 20 Flaschen. Wenn ich gewinne, will ich Ihre Stars and Stripes. Wollen Sie Ihrer Frau schenken? Ich binde den Büstenhalter am Independence Day an die Antenne meines Carriers. Wie stellen wir den Sieger fest? Vielleicht kann Herr Schiedsrichter machen. Herr Morty, machen Sie den Schiedsrichter? Tut mir leid, aber ich habe im Moment andere Sorgen. Möchten Sie mithalten? Nein, danke. Ein Gläschen vielleicht? Schadet Ihnen nichts. Danke, wirklich Oder nicht. Sind Sie besorgt um Ihre Gesundheit? Nein. Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sandy gefunden worden ist? Sie ist auf dem Weg hierher. Und warum dauert das so lange? Die Jungs bringen Sie mit dem Hubschrauber. Wenn sie nicht mehr rechtzeitig ankommt, würden Sie ihr etwas ausrichten? Klar. Fragen Sie sie bitte, ob sie meine Frau werden möchte. Das kann ich tun, aber wie wollen Sie das bewerkstelligen? Ich meine, Sie sind ja dann schon auf dem Weg ins Krematorium. Trotzdem, der Pfarrer hat mir vorhin von diesen beiden Herren erzählt, bei denen es mit der Auferstehung geklappt hat, Lazarus und Jesus. Natürlich weiß ich nicht, wie lange es bei mir dauert, falls es überhaupt funktioniert. Jedenfalls sollte Sandy über meine Absichten Bescheid wissen. Ich verstehe, ich werde ihr von Ihren Absichten berichten. Aber ich denke, sie kommt noch rechtzeitig und dann können Sie ja all diese Dinge selbst erzählen. Danke. Danke, Sheriff. Ich bin Ihnen da wirklich sehr dankbar. Kein Problem. Also, Mrs. Hampton, wir schießen auf den Dollar. Ich klebe ihn hier an die Wand. Wer den alten Washington trifft, bleibt im Rennen. Das ist nicht fair. Sie haben Übung im Schießen. Sie schießen ständig. Was schlagen Sie vor? Wir nehmen das Essgeschirr und stellen es auf den Kopf. Wer den Raum durchqueren kann, ohne dass es runterfällt, darf weiter trinken. Da sind Sie im Vorteil. Um das Geschirr kümmert sich meine Frau. Warum machen Sie es nicht einfach so wie jede anständige Familie in Texas? Der Mann schießt und die Frau trägt das Geschirr durch den Raum, bis sie umfällt. Sind Sie einverstanden, Mrs. Hampton? Okay. Sie schießen, bis Sie umfallen. Ich trage das Geschirr zu George Washington. Auf die texanische Familie. Auf den Mann und sein Schießeisen. Auf die Frau und ihre Spülmaschine. Sie haben das linke Auge des alten George getroffen. Das nächste Mal ziele ich auf das rechte. Sie sind an der Reihe, Mrs. Hampton. Mhm. Ich tue das Besteck in die Blechbox, damit es Ihre Haare nicht verschmiert. Sehr aufmerksam, Mr. Burton. Was hat denn das zu bedeuten? Mrs. Hampton trägt das Geschirr durch den Raum. Das sehe ich, aber warum tut sie das? Sie lehnt es ab zu schießen. Bravo! Solche hausfraulichen Qualitäten hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, Mrs. Hampton. Mr. Brody, holen Sie ein Glas für den Pfarrer. Danke, danke, ich habe was dabei. Dieser Kelch ist zwar eigentlich für Wein vorgesehen, aber Jesus hat schließlich den Wein aus Wasser hergestellt. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, bei dieser Gelegenheit ein bisschen Whisky abzuzweigen. Bitte nur ein kleines Stückchen. Ich habe heute noch ein Riesenpensum zu bewältigen. Wenn ich mit Herrn Motil fertig bin, muss ich noch eine Chorprobe abhalten und einen Computerkurs besuchen. Ich schaffe das alles nur, wenn ich permanent meinerseits rationalisiere. Kurzpredigten. Pauschalbeichten, Schnelltaufen und Sammelbekehrungen. Für die Grabreden muss ich mich jetzt auf 3 Grundmuster beschränken, bei denen ich nur noch die Namen und die Daten einsetze, sonst komme ich überhaupt nicht mehr durch. Wie lautet denn meine Grabrede? Er war ein Mensch, das passt immer. Das ist richtig. Das habe ich in 2 meiner Reden auch drin, diesen Satz. Den verwende ich bei allen Groß- und Kleinkriminellen. Der Herr sei seiner armen Seele gnädig. Amen. Perfekt. Tatsächlich das rechte Auge. Mrs. Hampton, darf ich Ihnen das Geschirr wieder auf den Kopf stellen? Bitte doch, Mr. Brody. Das geht nicht! Ach was! Als Schiedsrichter muss ich feststellen, dass Miss Hampton auf den Beinen wäre, wenn Sie nicht auf sie geschossen hätten. Ich habe nicht auf Mrs. Hampton geschossen, sondern auf das Geschirr. Darf ich um Ihren Büstenhalter bitten, Mrs. Hampton? Zuerst müssen Sie mir mal aufhelfen. Danke. Wo haben Sie denn Ihren Cadillac? Auf dem Parkplatz. Dann sind wir zum Niederdraufgänger. Der Whisky war alle, es musste eine Entscheidung fallen. Dann schlage ich vor, wir knoten ihn gleich an Ihre Antenne. Wie geht es Ihnen, Mr. Motel? Schlecht. Ich habe eine Idee, wie wir die Beichte noch schaffen können. Die Beichte und die Absolution. Sind Sie bereit für eine Pauschalreue? Wie soll das gehen? Ich habe hier einen Text aus der Bibel rauskopiert. Knien Sie sich einfach hin und sprechen Sie ihn mir nach. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Herr, strafe mich nicht, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Deine Sünden seien dir vergeben, so, das ist damit erledigt. Das ist jetzt aber wirklich ruckzuck gegangen. Wir kommen nun zur Auferstehung. Sollte die Auferstehung nicht erst nach der Hinrichtung erfolgen? Natürlich. Ich möchte Sie allerdings ein wenig darauf vorbereiten. Es gibt da weit verbreitete Irrtümer. Sie dürfen sich das ewige Leben zum Beispiel nicht als eine Fortsetzung des bisherigen vorstellen. Wieso nicht? Das Leben ist voller Mühsal und Leiden. Die Auferstehung ist die Erlösung von alledem. Mein Leben war aber trotz allem schön. Es wäre mir schon wichtig, dass es weitergeht, vor allem wegen Sandy. Ich werde versuchen, es Ihnen mit einem Bibelwort zu erklären. Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Haben Sie das verstanden? Nein, das will ich nicht verstehen. Damit ein Baum wachsen kann, muss das Samenkorn sterben. Damit das ewige Leben in Ihnen erblühen kann, muss dieses Leben zu Ende gehen. Ich will das aber nicht. Ich will Hochzeit halten. Auch der Tod ist eine Hochzeit. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. In diesem Sinne ist der Tod eine Vermählung mit dem ewigen Leben. Ich will mich aber ausschließlich mit Sandy vermählen. Es ist Gottes Werk, dass aus dem Samen ein Baum wird oder eine Blume oder was auch immer. Der Samen aber kehrt heim in das Reich Gottes. Der Tod ist das Tor zum Reich Gottes. Ist das soweit klar? Nein. Es ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Gott ist der Dollar. Um ihn herum ein einziges Werden und Vergehen. Alles entsteht aus dem Dollar und wird wieder zum Dollar. Wenn es einen Aktiencrash gibt, gehen wir mit den Zinsen runter. Wenn es eine Inflation gibt, gehen wir mit den Zinsen rauf. Dem Dollar kann nichts passieren. Alles andere ist ein einziges Werden und Vergehen. McDonald's, General Electric, Microsoft, sie sind alle aus dem Dollar hervorgegangen. Sie machen Dollar und wenn sie kaputt gehen, werden sie wieder zu Dollar. Der Dollar ist ewig. Ich habe keinen Cent in der Tasche, geschweige denn einen Dollar. Alles, was mir von meiner Weltreise geblieben ist, sind ein paar tschechische Kronen. Das ist allerdings ein Problem. Da kann ich nur sagen, tauschen Sie sie um, solange Sie noch was dafür kriegen. Schweinebacke, oder willst du meinen Arm amputieren? Wenn ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre, hätten wir dich erstmal entlaust. Das hier ist immerhin ein Staatsgefängnis. Da, das warst du. Du hast mein Kleid zerrissen. Dein Kleid ist das? Ich dachte, das ist ein Schal. Es ist aus Mexiko, du Arschloch. Sandy. Ich gebe euch 5 Minuten. Hochhürden, Mr. Brody. Ich spendiere Ihnen einen Whisky in der Kantine. Könnten wir noch rasch die letzte Ölung machen, dann wäre ich nämlich fertig. Nachher. Auf Ihre Verantwortung, Sheriff. Wer bist du? Was meinst du damit? Die haben mir gesagt, ein Freund von mir will mich noch mal sehen und dass das sein letzter Wunsch ist. Aber ich kenne dich nicht. Weißt du nicht mehr? Wir haben uns in diesem herrlichen Lokal getroffen, in dem du gesungen hast. Das muss dann eine Verwechslung sein. Die Bars, in denen ich singe, sind so herrlich wie ein löchriger alter Schuh. Sowas wie die Penner anhaben, die darin rumhängen. Sandy Hopper. Das ist mein Künstlername. Wie heißt du denn wirklich? Bist du Kopfgeldjäger oder warum willst du das wissen? Dass du dich nicht erinnerst. Es war eine fantastische Nacht. Pausenlos sind Sternschnuppen vom Himmel gefallen, aber da war nichts, was ich mir noch hätte wünschen können. Wir waren in deinem Wohnwagen. Die Scheiben sind so zerkratzt, dass man nicht mal mehr den Mond erkennen kann. Ich schätze, deine Sternschnuppen waren die Lichter vorbeifahrender Autos. Ich wollte dich am nächsten Abend wiedersehen, aber da warst du nicht mehr da, obwohl dein Plakat noch an der Tür von dem Lokal hing. Das ist so eine Eigenart von mir, dass ich oft früher aufbreche. Wenn du die Wolken nicht mehr tanzen siehst, mein Freund, dann ist es Zeit zu gehen. Das ist aus einem Song. Wenn ich mich nicht schon damals ganz unsterblich in dich verliebt hätte, würde mir das jetzt passieren. Oh, mein Beileid. Aber wenn ich mich an jeden Kerl erinnern soll, der eine Nacht in meinem Wohnwagen verbracht hat, dann müsste ich das irgendwie schriftlich festhalten und das wäre eine Menge Papierkram, Liebling. Aha. Wieso hat dieser Priester von der letzten Ölung gesprochen? Findet das etwa heute noch statt? In 10 Minuten werde ich in ein anderes Zimmer gebracht. Dort haben sie einen Stuhl für mich reserviert. Aber leider keinen Tisch. Oh weia. Hast du jemanden umgelegt? Also wenn ich mich da an jeden erinnern soll... Moment. Wir haben das ja schriftlich. Also das sind die letzten 9 Monate, bevor die mich eingesperrt haben. Hier. 12 Stück. Wow. Ich kann mich jetzt nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, aber ich kann mal nachlesen. Hier. Das ist offensichtlich ein Tankwart gewesen. Oh, ich hasse Tankwarte. Das bisschen Macht und Einfluss, das sie haben, nutzen sie schamlos aus. Wenn du als Frau keine Dollar in der Tasche hast, aber Benzin brauchst, weil du sonst feststeckst, dann schlägt ihre große Stunde. Dass Sie eine Nummer schieben wollen, dafür habe ich Verständnis. Sie sitzen den ganzen Tag faul herum und blättern in diesen Heften. Was soll's, aber Sie haben keinen Respekt, nicht die Bohne. Sie waschen sich nicht. Ich habe hinterher jedes Mal noch stundenlang nach Benzin gestunken und habe überall Ölflecken gehabt. In den Haaren, am Busen, überall, wo Sie sich Ihre Drecksfinger abgewischt haben. Ich habe ihn mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Hier steht es. Ich habe ihm den Schädel poliert. Hattest du kein Geld zum Tanken? Hinterher hatte ich genug für die nächsten 1000 Meilen. Du lässt dich nicht aufhalten, wenn du unterwegs bist, was? Ich sehe gerade, ich habe sogar einen Polizisten erschossen. Wow. Einen erschossen, den anderen schwer verletzt. Da war ich gerade mit dem Motorrad unterwegs. Und sie haben eine Verkehrskontrolle gemacht. Sie haben mich angehalten. Und du hattest keinen Motorradführerschein? Wozu auch? Es war ja auch nicht mein Motorrad. Cool. Ich mag Polizisten nicht besonders. Mich machen diese Bullen regelrecht wütend. Ja. Sie tun so, als wären sie was Besseres. Ja. Wenn du als Frau allein mit dem Wohnwagen unterwegs bist, behandeln sie dich wie eine Hure, allerdings ohne zu bezahlen. Wenn mich ein Kerl wie eine Hure behandelt, dann soll er gefälligst auch bezahlen. Aber die Bullen tun das nicht. Sie glauben, weil sie eine Uniform anhaben, kriegen sie alles umsonst. Und wenn du ihnen nicht zu willen bist, buchten sie dich ein, bis du klein beigibst. Ja. Irgendeinen Paragraphen finden die immer. Und wenn sie dir ein bisschen Gras in den Wohnwagen streuen. Sie hatten 2 Revolver. Ich hatte einen. Aber ich war schneller. Du zögerst nicht. Das ist es. Du bist ein Mann, der nicht zögert. Wenn du zögerst, ist es schon zu spät. Sorry, aber Mr. Delaware hat gesagt 5 Minuten. Es waren jetzt sowieso fast 7. Nehmen Sie sich in Acht, meine Flöhe können ziemlich weit springen. Sie haben Flöhe? Wenn es nur das wäre. Ich habe mal ein ganzes Polizeirevier mit Trichomonaden angesteckt. Das ist so eine Geschlechtskrankheit. Ja, sowas in der Art. Ich bin eigentlich gutmütig. Ich hatte vor, niemanden da reinzuziehen, weil das nämlich fürchterlich juckt. Aber diesen Bullen habe ich die Schwänze verbrannt und ich will verdammt sein, wenn das nicht rundum gegangen ist in dieser Kleinstadt und sich fortgepflanzt hat über die Ehefrauen und die Briefträger und Klempner bis hin zum Pfarrer. Wie bitte? Du hast es ihnen gezeigt. Ich habe einen Song gemacht über diese Stadt. Er heißt Desert Stone. Wenn du jemals nach Desert Stone kommst, dann sieh zu, dass du schnell wieder weg bist. Denn dort heiraten sie und zwingen die Kinder zur Schule zu gehen, bis sie die Vögel nicht mehr hören und die Wolken nicht mehr tanzen sehen. Wenn du jemals nach Desert Stone kommst. Du hast deine Mundharmonika noch nicht lange, wie? Seit vorigem Jahr. Doch schon so lang. Alabama Jim hat hier manchmal einen Jungen besucht. Der war 14 Jahre, als sie ihn eingelocht haben. Und dann haben sie 2 Jahre lang gestritten, ob sie ihn hinrichten durften. Nach diesen 2 Jahren hat er ausgesehen wie 30. Da sind dann 2 Typen von der Regierung gekommen, haben ihn angeguckt und einer hat gesagt, der ist kein Kind mehr. Und der andere, ich wette, der war noch nie ein Kind. Das war's dann. Alabama ist irgendwann nochmal aufgetaucht und wie er gesehen hat, dass der Junge nicht mehr ist, hat er mir seine Mundharmonika dagelassen. Er hätte es dir ein bisschen beibringen sollen. Dein Publikum kann hier nicht weg. Wenn ich flüge als Liebling, oh, wenn ich flüge als Liebling, bräuchte ich mich nicht mehr flachlegen an den Tankstellen für das bisschen Benzin, das ich brauch, um nirgendwo hinzufahren, um nirgendwo hinzufahren. Du bist ein Engel. Mein Leben war insgesamt von einer gewissen Einsamkeit überschattet. Damit soll nun Schluss sein, und zwar für immer. Deshalb möchte ich dich fragen, willst du meine Frau werden, Sandy? Das kommt jetzt total überraschend für mich, zumal wir uns ja kaum persönlich kennen. Du hast nichts weiter vor mir zu befürchten, weil die Hinrichtung ist ja in allernächster Zeit und für mich wären es zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Sieg über die Einsamkeit und das Tor zum Himmel. Natürlich, die paar Minuten, das ist ja nichts, aber geht denn das überhaupt noch von der Zeit her? Wir können eine Schnellhochzeit machen. Braucht man dazu nicht irgendwelche Papiere? In diesem Fall können wir, glaube ich, davon absehen. Klar. Klar, ich verstehe. Ich wollte ja meinerseits nie heiraten, sonst ist es immer der gleiche Kerl, der am Frühstückstisch sitzt. Aber wenn das so ist, soll es an mir nicht scheitern. Wenn ich jemals heiraten soll, dann in einem schwarzen Kleid, nicht in einem weißen, denn ich will kein Bügeleisen, keinen Ehemann und keinen Fernsehapparat, was noch so alles gibt. Ich will einen, der Respekt zeigt vor Frauen, einen, der Respekt zeigt vor Frauen, die on the road sind und mich zur Witwe macht, bevor die Sonne untergeht, bevor die Sonne untergeht. Ich muss allerdings zugeben, dass ich die Absicht habe, wieder aufzuerstehen. Du willst was? Ich habe mich nie näher mit Jesus befasst, aber so viel ist klar. Der Mann war ein Sündenbock. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt wegen nichts. Aber er hat sie alle angeschmiert und ist wieder auferstanden von den Toten. Und das ist genau das, was ich auch vorhab. Ein kühner Plan. Ich möchte, dass du das weißt, nicht, dass es hinterher heißt, das hast du mir verschwiegen. Natürlich, es ist okay. Du glaubst nicht, dass ich es schaffe? Ich bin dafür, dass du es versuchst. Sheriff, gut, dass Sie wieder da sind. Wären Sie bereit, Trauzeuge zu machen? Warum nicht? Und Sie auch, Mrs. Hampton? Ich habe allerdings keinen Bissenhalter mehr an. Das ist nicht unbedingt notwendig. Die Gefängnisordnung schreibt das nicht zwingend vor. Als Bräutigam würde ich die Braut natürlich gern persönlich küssen. Ich unterschreibe doch noch alles, was Sie wollen, Sir. Ich muss allerdings wieder hinter uns abschließen. Wenn Sie gestatten... So. Wenn wir das noch beides hinkriegen wollen, die Hochzeit und die letzte Ölung, dann dürfen wir jetzt aber keine Sekunde mehr verlieren. Was kommt zuerst? Normalerweise die Hochzeit. Ich bin allerdings nicht getauft. Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Tut mir leid, wenn das die Sache erschwert, aber meine Mutter war ein Hippie und mehr oder weniger multireligiös. Und meine Väter auch. Das wird mir jetzt zu kompliziert. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, wenn Sie sich jetzt bitte nebeneinander aufstellen würden in einer Reihe. So. Frage ich Sie, Mr. Motel, wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? Alec. Alec. So frage ich Sie, Alec Motel, möchten Sie die hier anwesende Sandy Hopper heiraten und Sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Und auch Sie frage ich, Sandy Hopper, möchten Sie den hier anwesenden Alec Motel heiraten und ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ich kann nicht. Das ist alles so traurig. Es ist ja nur für ein paar Minuten. Eben, das ist es ja. Ich habe immer gedacht, wenn ich wirklich mal heirate, dann... Dann in einem schwarzen Kleid, weil meine Freiheit stirbt. Und jetzt? Jetzt hast du einen mexikanischen Minirock an und dein Bräutigam stirbt. Das ist alles so schrecklich, so entsetzlich. Deine Freiheit bleibt unangetastet. Vergessen Sie einfach, was in ein paar Minuten ist. Wie kann ich das, wenn Sie auch noch davon sprechen, bis dass der Tod euch scheidet? Wir werden das anders machen. So frage ich Sie also, Sandy Hopper, möchten Sie den hier anwesenden Alec Motel heiraten und ihn lieben und ehren bis um 16 Uhr? Nein, nein, nein, so nicht, nicht so. Sagen Sie bis in alle Ewigkeit, ihn lieben und ehren bis in alle Ewigkeit. Das möchte ich nicht. Wieso? Ich möchte dir dein Leben nicht verbauen. Du verbaust es mir nicht, du bist mein Leben. Wir müssen einen gangbaren Kompromiss finden. Ich frage Sie also zum dritten und letzten Mal, mir reicht's jetzt nämlich, Sandy Hopper. Möchten Sie jetzt gefälligst diesen Alec Motel, solange noch anwesend ist, heiraten und ihn für immer und ewig lieben und ehren, bis sich ein anderer findet? Ja. So. So, jetzt wird's aber Zeit. Sie haben Ihr Geständnis immer noch nicht unterschrieben. Ich muss Sie ernsthaft bitten, Ihre Umarmung zu unterbrechen. Als Ihre Trauzeugin kann ich Ihnen nur raten, endlich die Unterschriften zu leisten. Denken Sie doch an Ihre Familie. An meine Familie? Sie haben doch eben geheiratet. Sie lieben doch Ihre Frau. Sie könnten sie reich machen mit einem Federstrich. Als Ihre Alleinerbin kriegt sie immerhin 25% von den Fernsehrechten und 20% von den Merchandisingrechten. Und es lässt sich nur eine Story hinterher schieben. Ich war die Frau der Bestie oder sowas in der Art. Da bleibt dann noch mal was hängen. Damit ist sie aus dem Gröbsten raus. Was wird hier eigentlich gespielt? Am besten, Sie unterschreiben mir auch gleich eine Vollmacht. Dann brauchen Sie sich um gar nichts mehr zu kümmern, Mrs. Hopper, das ist mein Künstlername und den behalte ich. Hopper, ich denke schon die ganze Zeit nach. Diesen Namen, den habe ich da schon irgendwo gelesen. In irgendwelchen Prozessakten. In meinen. Ja, richtig. Sandy ist das Mordopfer. Wegen ihr bin ich verurteilt worden. Ja, natürlich, Sie sind die Ermordete. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich denke, dass meine Unschuld nun damit wirklich bewiesen ist. Das mag ja sein, aber jetzt ist es zu spät. Ja, aus der Sicht des Laien ist es vermutlich ein Justizirrtum, jemanden hinzurichten, solange die Leiche noch lebt. Aber juristisch gesehen ist das korrekt. Die Fristen sind eingehalten worden und abgelaufen. Da ist nichts mehr zu machen. Außerdem haben wir genügend Leichen. Ich habe 14 Leichen mitgebracht. Was wollen Sie mehr? Ich kann Ihnen so viel Leichen besorgen, wie Sie wollen. Was sagen Sie dazu, Mr. Brody? Ich habe nichts zu sagen. Allerdings besteht bei einer Gefängnishochzeit die Möglichkeit, ein Hochzeitsmahl zu ordern. Sie hatten ja vorhin keinen Nachtisch. Was ich vorschlagen würde, wäre ein Karamellpudding. Gibt es da eine Soße dazu? Ahornsirup. Ich werde mich gleich persönlich darum kümmern. Was ist hier eigentlich los, Alec Motel? Das würde jetzt zu lange dauern, bis ich dir alles erklärt habe. Nur so viel. Gib nie eine Vermisstenanzeige auf. Freiwillig gehe ich sowieso auf kein Polizeirevier. So, jetzt ist es aber wirklich allerhöchste Zeit. Ich bestehe auf Ihrer Unterschrift, sonst geht Ihre Frau leer aus. Und das ist dann allein Ihre Schuld. In Ihren Protokollen sind allerdings ziemlich unappetitliche Sachen dabei. Mit einer Kettensäge. Finden Sie das nicht etwas zu rau? Sie meinen die Geschichte in Sweetwater. Ich empfinde diesen Fall als außerordentlich brutal. Das passt doch schon rein stilistisch nicht zu mir. Ich habe immer die Fliege dem Schlips vorgezogen und die gute Kleidung der schlechten. Wieso? Für die Vermarktung ist es großartig. Sie werden weltberühmt. Wir werden Sie die Bestie von Sweetwater nennen. Und diese Sache mit den 22 Messerstichen? Das klingt doch nach Alkohol. Also mir ist das sehr unangenehm, alles. Wir haben eine Abmachung, Mr. Motel. Ich will Ihnen nicht zu viel versprechen. Aber wir können einen Zwölfteiler auf die Beine stellen. Wir fangen an mit den Originalbildern vom Tatort. Wir kriegen die Polizeifotos und die Videos von der Spurensicherung. Habe ich alles vorher mit dem Sheriff besprochen. Also die Bilder von den jeweiligen Leichen. Und dann zeigen wir den Tathergang ganz schnörkellos im Stil einer Reportage. Wir halten uns dabei hundertprozentig an Ihr Geständnis. Am Schluss die Krönung des Ganzen, die Hinrichtung des Mörders. Es ist alles drin, alle Emotionen. Das Leiden des Opfers, das sich im Todeskampf windet. Die rohe Gewalt des Täters, eine unerbittliche Grausamkeit. Und am Ende die Genugtuung, wenn er seine gerechte Strafe bekommt. Leiden, Hass, Rache, der Sieg, der Gerechtigkeit, alles, was man sich wünscht. Das können wir in die ganze Welt verkaufen. Die Leute wollen True Stories sehen. Dieses ganze ausgedachte Zeug, das hängt ihnen doch zum Hals aus. Wir wollen die Realität und das ist es, was wir ihnen bieten. Sie möchten meine Hinrichtung filmen? Das wird ja sowieso gemacht fürs Archiv. Aber wir haben zusätzliche Kameras aufgestellt. Es gibt Großaufnahmen von den Händen, vom Gesicht und natürlich von den Augen. Das Erlöschen der Augen im Augenblick des Todes, das kommt dann am Ende jeder Folge. Wir werden berühmter als Neil Armstrong. Der war auf dem Mond. Er ist auch in die ganze Welt übertragen worden. Aber es war nur eine Folge. War denn das auch getürkt? Und darauf wette ich meinen Arsch. Passiert. Um Himmels Willen. Das Licht ist ausgegangen. Das sehe ich selber. Mr. Brody? Lassen Sie mich sofort hier raus. Mr. Brody? Er ist doch zur Kantine. Ich will hier raus! Mach sofort das Licht wieder an. Ich halte das nicht aus. Ist hier niemand zuständig? Mr. Delaware. Also tun Sie doch was, Mr. Delaware! Mr. Delaware? Warum antworten Sie mir nicht? Irgendwas ist da passiert. Oh Gott, Hochwürden, sind Sie in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Miss Hopper? Also wenn jetzt die Hinrichtung platzt, reiche ich die Scheidung ein. Ich kann mich doch nicht an einen einzigen Mann binden, der noch Wochen und Monate lebt, vielleicht sogar Jahre. Dann aber bitte eine Schnellscheidung. Wenn ich hier heil rauskomme, mache ich sofort eine Weltreise. Ich lasse mich doch nicht von einer einzigen Frau in die Kette legen, wenn mir 5 Kontinente offen stehen. Ich will hier raus! Bitte keine Panik! Ich will hier raus! Das ist nur ein Kurzschluss. Weiß der Teufel, wie das wieder passiert ist. Hier geht's raus, Mrs. Hampton. Also irgendwas ist hier faul, Mr. Brody. Leuchten Sie doch mal. Da liegt Motil. Er muss ohnmächtig geworden sein. Dann geben Sie mir mal Ihre Taschenlampe. Nee, das ist nicht Motil. Hä? Der Mann, der da liegt, das ist der Sheriff. Tatsächlich der Sheriff. In der Sträflingskleidung hätte ich ihn jetzt glatt verwechselt. Sheriff? Ah, shit. Der hat eine Beule am Kopf. Schätze, damit haben Sie das Kampftrinken doch noch gewonnen. Die kümmern sich um alles. Natürlich gehen Sie nur. Und nehmen Sie die Lampe mit. Es ist im ganzen Haus finster. Es hat ja schon mal so einen Kurzschluss gegeben. Damals hat irgend so ein Blödmann was in die Klimaanlage gekippt. Ja, ja, die Idioten sterben nicht aus. Sie sperren ab. Ihre Vorschrift. Machen Sie es gut, Mr. Brody. Und wenn Sie an einer Cadillac-Antenne einen Büstenhalter mit den Stars and Stripes sehen, dann bringen Sie mir bitte mit vorbei. Mach ich. Über den Finderlohn werden wir uns schon einig. Klar doch. Jailhouse Blues. Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Jörg Grase. Es sprachen Alec Motil, Boris Aljinovic, Pfarrer Burkhard Klausner, Sam Brody, Heinrich Gieskes, Rechtsanwältin Corinna Kirchhoff, Sheriff Helmut Kraus, Sandy Hopper, Katrin Angerer, Musik Stan Regal, Ton Peter Kainz und Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Patrick Conley. Regie Klaus Mehrländer. Produktion Deutschlandradio Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk 2003.